Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, Peter told us that the only way we are good stewards. Petrus sagt uns, dass wir nur dann gute Verwalter sind. Is if we actually use whatever grace, gift, talent we have for others. Wenn wir die Gnadengaben und Talente, die wir haben, tatsächlich für andere einsetzen. Now, here is giving us clear and practical examples. Jetzt gibt uns klare und praktische Beispiele. For example. Zum Beispiel. If you have a speaking gift, speak as though God were speaking his words through you. Vers 11. Wenn du die Gabe des Redens hast, dann rede so, als ob Gott seine Worte durch dich sprechen würde. You know, it's very interesting. Es ist sehr interessant. That the Bible doesn't deny that we have different gifts. Dass die Bibel nicht leugnet, dass wir verschiedene Gaben haben. But if we do have that gift of communicating, we need to make sure we communicate what God is trying to communicate. Aber wenn wir die Gabe des Redens haben, müssen wir sicherstellen, dass wir das kommunizieren, was Gott mitteilen will. Look, I don't think the church needs clever preachers. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde schlaue Prediger braucht. That's actually from the Greek philosophical thinking, that's not Christian influence. Das kommt eigentlich aus dem griechisch-philosophischen Denken, das hat keinen christlichen Hintergrund. Smart speakers, smart communicators. Die klugen Redner, die cleveren Kommunikatoren. No, that's what the kingdom is all about. Nein, darum geht es im Reich Gottes nicht. Yet the Bible recognizes. Doch die Bibel erkennt an, that there are people who have been gifted by God to speak. Dass es Menschen gibt, die eine besondere Redebegabung von Gott erhalten haben. And to these people, Peter is saying. Und zu diesen Menschen sagt Petrus. Don't you rely on your gift to speak and just go and speak some clever words. Verlasst euch nicht auf eure Gabe zu reden und geht einfach hin und sagt ein paar kluge Worte. He said, whenever you use that gift to speak, you have to make sure you communicate what God is communicating. Er sagt, wann immer ihr diese Redegabe benutzt, müsst ihr sicherstellen, dass ihr das weitergebt, was Gott mitteilen will. Peter is talking to me here. Petrus spricht hier zu mir. Because I have the grace gift to communicate. Denn ich habe die Gnadengabe zu kommunizieren. I know that because the Lord showed me that many years ago. Ich weiß das, weil der Herr mir das vor vielen Jahren gezeigt hat. My friend, let me tell you something. Mein Freund, ich sage dir etwas. Every single time I have to speak anywhere. Jedes Mal, wenn ich irgendwo sprechen muss. I do this with such a sense of fear of God. Tue ich das mit einem solchen Gefühl der Gottesfurcht. To make sure that I don't rely on my grace gift alone. Um sicherzustellen, dass ich mich nicht allein auf meine Gnadengabe verlasse, but to make sure that I speak what God wanted me to speak. Sondern dass ich das spreche, was Gott will, dass ich spreche. I've traveled all over the world to share the word of God. Ich bin die ganze Welt gereist, das Wort Gottes weiterzugeben. And many times I've been the nightmare of my translator. Und oft war ich der Albtraum meines Übersetzers. And the nightmare of the one who organized the conference. Und der Albtraum des Organisators der Konferenz. You know why? Weißt du warum? Because the guy who translates for me said, let me know what you speak about so I can prepare a little bit. Weil derjenige, der für mich übersetzt, sagt, erzähl mir, worüber du sprechen wirst, damit ich mich ein bisschen vorbereiten kann. And I tell him, there's no point, don't do that. Und ich sage, das hat keinen Sinn, mach das nicht. But some of them insist. Aber einige von ihnen bestehen darauf. And then I get up there on stage. Und dann stehe ich da oben auf der Bühne. My translator has been studying for 3 hours before the meeting what I'm going to say. Mein Übersetzer hat vor dem Treffen 3 Stunden lang studiert, was ich sagen werde. And when I stand there, the Holy Spirit says, actually, I want you to say something totally different. Und wenn ich dort stehe, sagt der Heilige Geist, eigentlich will ich, dass du etwas ganz anderes sagst. I will immediately obey. Ich gehorche sofort. You know why? Weißt du warum? Because first of all, I have to be a good steward and use my gift to speak for others, not for myself. Weil ich erstens ein guter Verwalter sein und meine Redegabe nutzen muss, zu anderen zu sprechen und nicht für mich selbst. Secondly, I have to make sure that I say what God says, not what people want to hear or what I would like to say. Zweitens muss ich sicherstellen, dass ich das sage, was Gott sagt und nicht das, was die Leute hören wollen oder was ich gerne sagen will. Now look. Nun schau. He says, if you have the gift of serving, er sagt, wenn du die Gabe des Dienens hast, do it passionately with the strength that God gives you. Dann tu es leidenschaftlich mit der Kraft, die Gott dir gibt. How many people have worn themselves out by serving? Wie viele Menschen haben sich durch das Dienen aufgerieben? They don't even want to hear anymore the word, oh, we have to serve in the church. Sie wollen nicht einmal mehr die Worte hören, oh, wir müssen in der Gemeinde dienen. Now, I think everybody has to have a heart of a servant. Ich denke, jeder muss das Herz eines Dieners haben. Because Jesus was a servant and we need to copy Jesus. Denn Jesus war ein Diener und wir müssen Jesus nachahmen. But there are people who have the grace gift of serving. Aber es gibt Menschen, die die Gnadengabe des Dienens haben. And some of them still get burned out. Und einige von ihnen sind trotzdem ausgebrannt. You know why? Weißt du warum? Because they have not done it passionately with the strength that God gave them. Weil sie es nicht leidenschaftlich mit der Kraft getan haben, die Gott ihnen gegeben hat. They did it in their own human strength, which will never work out. Sie taten es aus ihrer eigenen menschlichen Kraft heraus, was niemals funktionieren wird. But I really like that Peter tells us why we have to do it that way. Aber ich finde es gut, dass Petrus uns sagt, warum wir das so machen müssen. So that. Damit. So that in everything God alone will be glorified through Jesus Christ. Damit in allem Gott allein durch Jesus Christus verherrlicht wird. So look at this. Schau mal. If you use even your grace gift, wenn du also deine Gnadengabe by yourself for the wrong motives, für dich aus den falschen Motiven heraus einsetzt, you will be glorified, not Jesus. Wirst du verherrlicht und nicht Jesus. But if you recognize a certain grace gift that God has given you, aber wenn du bestimmte Gnadengaben erkennst, die Gott dir gegeben hat, and you use them in the right way for the right reasons, und sie auf die richtige Weise und aus den richtigen Beweggründen einsetzt, what's gonna happen? Was geschieht dann? Then Christ is going to be glorified through whatever way you express the gift. Dann wird Christus verherrlicht werden, wie auch immer du die Gabe ausdrückst. In everything. In allem. And then Peter makes it very clear. Dann macht Petrus es sehr deutlich. For to him belong the power and the glory throughout all ages. Denn ihm gehört die Kraft und die Herrlichkeit für immer und ewig. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Whatever God does through you, the glory must go to him. Was auch immer Gott durch dich tut, die Ehre muss ihm zuteil werden. So many things are done in the church to the glory of man. So viele Dinge werden in der Gemeinde zur Ehre der Menschen getan. May all this stop. Möge das alles aufhören. May we understand. Mögen wir verstehen. That it doesn't matter what great gift it is that God has given you. Dass es keine Rolle spielt, welche Gnadengabe Gott einem gegeben hat. It comes from him. Sie kommt von ihm. It's done through him. Sie geschieht durch ihn. And it goes back to him. Und sie kehrt zu ihm zurück. Guys, we will continue tomorrow. Leute, morgen machen wir weiter.